Sie hören Papptop, das Musikradio. Und nun die Anti-Hits in deutscher Sprache. Folge 328. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und Feierabend vorm Aufstehen sagen. Ich möchte ganz sorglos verreisen können und Erdteile wie meinen Garten kennen. Ich möchte mal etwas ganz Nutzloses kaufen und barfuß allein durch den Kongo laufen. Ich möchte mit dir nach Australien fliegen und Sonnenbrand am Mississippi kriegen. Ich möchte im Winter mal Sommer haben und nachts in römischen Brunnen baden. Ich möchte einmal in Juwelen wühlen und mich als Schwan unter Enten fühlen. Ich möchte meine eigenen Nerze züchten und mich an die Brust eines Stierkämpfers flüchten. Ich möchte im Juli das Mittelmeer pachten und von meiner Yacht die Küste verachten. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben und nie mehr in drohenden Rechnungen graben. Ich möchte nach keiner Beförderung mehr streben und meinem Alltag den Abschiedskuss geben. Etliche schöne Wünsche heute hier in dieser Sendung. Zum Beispiel das hier. Ich möchte am Montag mal Sonntagabend. Ein bescheidener Wunsch von Hildegard Knef. Inzwischen gibt es ja viele, die wollen nicht am Montag den Sonntag haben, aber am Dienstag, am Donnerstag und am Freitag und am Samstag. Also, dass sie eine Drei-Tage-Woche haben sozusagen. Momido! Montags, Mittwochs und Donnerstags arbeiten und den Rest, ja, den braucht man für sich selber, um sich auch wieder zu regenerieren. In Köln würde man sagen, die wollen Lappöhrchen machen. Also Lappöhrchen im Kölschen ist so, wenn man ein Nebengeschäft hat und macht außer seinem Beruf, den man hat, macht man also, ich kann bei dir auch das Ding reparieren. Das kostet ein bisschen was, aber nicht so viel, als wenn das, ja, vielleicht gibt es den einen oder anderen. Und wenn man dann eben nur Momido arbeitet, also fest arbeitet, und hat da schon mal das Geld verdient, dann kann man an dem Dienstag und am Donnerstag, am Freitag, da kann man dann andere Arbeit machen. Ja, gibt es bestimmt wenige, ganz, ganz wenige. Hildegard Knef macht also den Opener. Ich möchte am Montag mal Sonntag haben. Der zweite Wunsch ist von den Wise Guys. Wise Guys, jo. Die wollten mal laufen oder sollten mal laufen mit Root Beer Rack. Ich habe gar nicht reingehört. Jetzt bin ich mal gespannt, was denn der Root Beer Rack ist. Irgendwas? Cowboy? Hillbilly? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding Joel okay, macht das Original. Billy Joel sehe ich hier gerade. Ja, schön gemacht von den Wise Guys. Das sind Schlaumeier, wenn man so schön sagt. Das sind Wise Guys, das sind die Intelligenten. Die haben sich gegründet so in den 90er Jahren aus einer Kölner Schulband, ist sie hervorgegangen und hat eine ganze Zeit lang sehr, sehr schöne Musik gemacht, die Wise Guys. Skandal hieß das Album, von dem ich das jetzt hier gespielt habe. Den Billy Joel Song Root Beer Rack. Jetzt Frank Ramon. Wir alle kennen das Problem mit Fachkräftemangel, aber offensichtlich gibt es auch bei den Banken und bei all denjenigen, die man telefonisch erreichen möchte und mit denen man sprechen möchte, gibt es Fachkräftemangel. Stattdessen sitzen da Menschen, die teilweise der deutschen Sprache nicht so richtig mächtig sind, in den Callcentern. In den Callcentern, wenn man dann sagt, ich hätte gerne die Frau so und so. Ja, um was geht es denn? Das würde ich gerne mit der Frau so und so besprechen. Und puff, wird aufgelegt. Alles schon passiert. Und man denkt, sag mal, Fachkräftemangel gibt's überall. Und was man bräuchte, wäre gutes Personal. Gutes Personal. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Gerade was das Telefonieren angeht, aber gerade was Banken angeht, da finde ich es schon komisch, dass da Menschen sitzen, das Gespräch entgegennehmen, die von keinerlei Sachkenntnis getrübt werden. Das ist gefährlich. Und nicht alle Menschen können Online-Banking machen. Oder ältere Menschen. Das wird dann irgendwann zum Problem. Hier ist Frank Ramon und er singt Gutes Personal. Erstmal vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. Wir waren etwas überbucht und vielleicht etwas durch den Wind. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, aber ein Teil der Crew wollte uns nicht begleiten. Zum Flieger ging's zu Fuß, den letzten Rest geschwommen. Gutes Personal ist leider sehr schwer zu bekommen. Der Berater sagt, das Haus wird zwangsversteigert. Ihr Kapital ist futsch und ihr Kredit verweigert. Das sind halt wilde Burschen da in Amerika. Aber ich hätte einen guten Tipp, auch für den schmalen Etat. Ich kann ja gut verstehen, wenn jetzt die Zweifel überwiegen. Aber gutes Personal ist wirklich schwer zu kriegen. Gutes Personal, gutes Personal ist leider schwer zu kriegen. Meine Gratulation zu Ihrer Mutterschaft. Ich muss jetzt leider los, ich bin eine Halbtagskraft. Was bitte sagen Sie, Sie haben ein Kind zu wenig. Aber hier steht die AOK, hatte nur zwei genehmigt. Tut mir leid, den letzten Drilling müssen Sie selbst entbinden. wissen Sie, gutes Personal ist wirklich schwer zu finden. Gutes Personal, gutes Personal, gutes Personal ist leider schwer zu finden. Wir hatten viel versprochen auf unserem Wahlplakat. Jetzt machen wir das Gegenteil. Ich weiß, es trifft sie hart. Wir haben viel Verständnis für die Millionen von Beschwerden. Aber schlechtes Personal ist leider sehr schwer loszuwerden. Schlechtes Personal, schlechtes Personal, schlechtes Personal ist sehr schwer loszuwerden. Dass sich das hier nicht reicht, stützt er das Wohlbefinden. Aber gutes Personal ist leider sehr, sehr teuer. Ja, das ist das Problem. Und dann sind die Gewinne kleiner und ja. Das meine mit dem Flugzeug, das ist noch ein Luxusproblem. Und wenn man durchs Wasser zum Flugzeug muss, ist es vielleicht ein Wasserflugzeug. Ja, gut, aber Frank Ramon hat recht. Gutes Personal ist schwer zu finden. Und Fachkräfte noch mehr. Und immer schwieriger. Und die sind auch, glaube ich, nicht so schnell durch irgendetwas zu ersetzen. Ja, jetzt haben wir Dieter Hoff. Dieter Hoff, der hier ein Lied singt, das da heißt Alien und Ewiglein. Die Wellen fliegen auf mich zu, den Flug noch in den Knochen, das Ticket in der Hand. Die Brandung donnert und es ist, als klingt da noch ein Flüstern mit. Weißt du eigentlich, was unendlich ist? Stille ist der Sturm nie weit. Gift und Honig, Alien und Ewiglein. Bevor es anfing, war es schon vorbei. Rauschend nüchtern, Alien und Ewiglein. Fliegt ein UFO zurück in sein Versteck. Es glitzert nochmals schüchtern das unbekannte Flugobjekt. Irgendwann ist Schluss und ewig gibt es nicht. Zwei nach vorn und drei zurück. Ich weiß jetzt, was unendlich ist. Stille ist der Sturm nie weit. Gift und Honig, Alien und Ewiglein. Bevor es anfing, war es schon vorbei. Berauschend nüchtern, Alien und Ewiglein. Und Ewiglein. Und ewig klein. bis der Sturm nie weint. Gift und Honig, Alien und ewig leid. Bevor es anfing, war es schon vorbei. Berauschend nüchtern, Alien und ewig leid. In der Stille. Sachen hat er gemacht, der Dieterhoff, der nur 66 Jahre alt geworden ist. Ja. Alien und Ewigklein, das war der Titel seines letzten Albums, was noch erschienen ist. Aber ja, dann ist es nicht so auf großes Interesse gestoßen, weil er konnte sie auch nirgendwo mehr propagieren oder vortragen. Alien und Ewigklein von Dieterhoff. Hier ein schöner Titel von Reinhard May. Es geht um zwei Hühner. Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern. Wer könnten diese Hühner sein? Ich sag's nicht. Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern, so steht es reißerisch auf dem Programm. Modernes Schauspiel von Alfons Jandraschek und inszeniert ist es von Moro Schlamm. Und Jandraschek ist dem geneigten Theaterkenner wohl bestens bekannt, wird er doch gern zu Recht der Meister des irrealen Parasymbolismus genannt. Erhebt sich zögernd schon der Vorhang, das Bühnenbild zeigt nirgendwo. Der Schauplatz ist bedrückend leer, das bleibt noch gut 20 Minuten so. Doch dann erscheint gleichsam dämonisch im jähen Wechsel des Rampenlichts ein Mime halblinks auf der Bühne und dann passiert lange Zeit nichts. Dann ruft er, ha, wo steckt denn der Verräter? Übrigens, der Held ist selbstverständlich nackt. Die Frage lastet bleischwer auf dem Publikum und damit endet der erste Akt. Die Frage lastet bleischwer auf dem Publikum und damit endet der erste Akt. Und jeder, der bis dahin folgen kann und der sich mit Bildung auskennt, er schätzt am ersten Akt vor allen Dingen, es liegt das ungestümes Temperament. Er schätzt am ersten Akt vor allen Dingen, es liegt das ungestümes Temperament. Da hebt sich gnadenlos der Vorhang, das Spiel nimmt unbarmherzig seinen Lauf. Der Held ist vorsichtshalber erstmal umgefallen und nun steht er langsam wieder auf. Und wie das Leben nun mal spielt, trifft er zufällig einen zweiten Nackedei. Die beiden üben laut Sozialkritik und schlagen Purzelbaum dabei. Ein Kritiker klatscht stürmisch Beifall, ist im Innersten wild aufgewühlt, weil er hier all seine Probleme endlich so recht verstanden fühlt. Derweil robbt sich aus der Kulisse der tückische Verräter auf dem Bauch. Der Weg ist lang, da schläft er ein, ein Teil des Publikums tut das auch. Der Held nimmt sich schnell einen Plastikbeutel, darin wird der Bösewicht verpackt. Und er begießt ihn mit drei Eimern Farbe und damit endet der zweite Akt. Und er begießt ihn mit drei Eimern Farbe und damit endet der zweite Akt. Und jeder, der bis dahin folgen kann und der sich mit Bildung auskennt, der schätzt am zweiten Akt vor allen Dingen das gesellschaftskritische Moment. Der schätzt am zweiten Akt vor allen Dingen das gesellschaftskritische Moment. Im dritten Akt erfolgt die Läuterung des buntverpackten Bösewichts. Die Spannung wird schier unerträglich, man hört sie knistern, sonst hört man nichts. Die Läuterung findet im Plastikbeutel und zudem völlig geräuschlos statt. Wohl dem im Saal, der Butterbrote oder eine Thermosflasche bei sich hat. Als dann kommt ein maskierter Sprechchor und ruft, oh seht, der Held erfriert. Dabei war das nun wirklich nicht nötig, denn das Theater wird subventioniert. Ein Poltern hinter den Kulissen verheißt ein grässliches Schicksalssymbol. Denn nun kommt der tragische Höhepunkt, verkörpert von Frau Emma Pohl. Frau Pohl tritt von rechts auf die Bühne und ruft, das hier ist ein anständiges Haus. Und sie entkleidet sich zum Schrecken aller, doch da ist Gott sei Dank das Drama aus. Und sie entkleidet sich zum Schrecken aller, doch da ist Gott sei Dank das Drama aus. Und jeder, der bis dahin folgen kann und der bislang auch noch nicht kennt, er ist entweder nicht ganz klar im Kopf oder Theaterkassenabonnent. Er ist entweder nicht ganz klar im Kopf oder Theaterkassenabonnent. Ich war nicht da, man muss auch mal Glück haben. Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern. Ich kenne da viele Hühner, die auf dem Weg nach vorgestern sind. Reinhard May war das, ein Titel von seinem schönen Album Wie vor Jahr und Tag aus dem Jahre 1974. 74, so lange ist das schon. Sidney Bechet hat heute Geburtstag. Sidney Bechet, aber hat gleichzeitig auch Todestag. Das ist schon ganz blöd. Also wenn man an seinem Geburtstag stirbt, das ist schade. Also man hat ja im Vorfeld, hat man ja irgendwas vorbereitet zum Geburtstag. Also hat schon mal einen Kuchen gebacken oder gekauft und jetzt stirbt er an dem Tag. Was macht man jetzt mit dem Kuchen? Das sind also schon alles Probleme, die da kommen, wenn man an seinem Geburtstag stirbt. Man hätte ja noch 3 Tage warten können, oder? Aber Sidney Bechet hat nicht gewartet. Er wurde geboren am 14. Mai des Jahres 1897. 1897 gestorben ist er am 14. Mai 1959. Geboren wurde er in New Orleans und dort war er eigentlich mit dem Jazz dieser Stadt sehr, sehr verwurzelt, spielte dort mit diversen Musikern, Clarence White, King Oliver, Mammy Smith, Duke Ellington und kam dann nach Europa. Und wie so viele schwarze Musiker hat er sich hier wesentlich wohler gefühlt als in seiner Heimat USA. Denn also, dass er hier irgendwie wirklich angegriffen wurde, weil er ein Schwarzer ist, eher seltener. Nicht, dass es nicht vorgekommen ist, aber eher seltener als in den USA. Und deshalb sind viele schwarze Musiker auch in Europa geblieben. 1949 hatte er einen Song, der hieß Onions. Und mit Onions hatte er einen Millionseller. Und er gilt als der erste Nicht-Franzose, der in Frankreich mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde. Jetzt habe ich mal geschaut, was wollen die Leute heutzutage? Was will das Publikum des Jahres 2023 noch hören, wenn man den Namen Sidney Bechet hört und ihn dann auch noch kennt und sagt, oh, der hatte doch diesen schönen Titel Petite Fleur. Ja, war erfolgreich, aber eben nicht mit ihm, sondern ein paar Jahre später mit Chris Barber und seiner Band. Und Chris Barber spielt bei dem Ding gar nicht mit. Aber Sidney Bechet hat diese Titel natürlich auch alle selber aufgenommen. Und dann habe ich nachgeschaut bei Spotify, und das kann man ja, was hört man denn oder streamt man denn von Sidney Bechet? Und da bin ich also wirklich umgefallen, weil damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. 27 Millionen Streams, 27 Millionen Streams gibt es für einen Titel von Sidney Bechet aus dem Jahre 1952, Si tu vois ma mère. Und da wundert man sich und denkt, wieso, wie kommt denn das? Ja, bestimmt ist er noch irgendwo im Ohr geblieben bei denjenigen, die den Film gesehen haben, Midnight in Paris von Woody Allen, denn da ist der Titel auch zu hören. Aber das alleine kann es nicht sein. Vielleicht ist es einfach nur, Leute haben den Titel mal gehört und sagen, oh, das ist aber eine schöne Melodie. So ist es mir auch nochmal gegangen, als ich das jetzt hörte. Und ich habe es auf einer schönen Platte, schöner LP von Vogue Records. Und da ist diese Nummer aus dem Jahre 1952 drauf. Sidney Bechet. glaube, ich hatte nicht gesagt, dass da Klarinette spielt, aber das wurde hierbei doch deutlich bei dieser wunderschönen Aufnahme von Sidney Bechet. Sie hören Popstop, das Musikradio mit den Anti-Hits in deutscher Sprache. Und wenn Sie sagen, das war doch jetzt gar keine deutsche Sprache, sondern das war Klarinette. Aber ich habe ja mir vorgenommen, in den Sendungen, die jetzt noch übrig bleiben, für die Anti-Hits in deutscher Sprache immer jeweils zwei Instrumentaltitel zu spielen, die einen Bezug zum Tag haben oder die halt besonders schön sind und die man lange nicht mehr im Radio gehört hat. Und hier habe ich jetzt einen schönen Titel, der hat einen Bezug zum Tage, denn am 14. Mai des Jahres 1955 gab es eine neue Nummer 1 in der amerikanischen Single-Hit-Parade. Und zwar war Les Baxter mit seinem Orchester auf Platz 1 mit dem Titel Unchained Melody. Unchained Melody. Das ist auch ein solcher Titel, den man, wenn man den einmal gehört hat, dann bleibt er immer im Kopf und immer wieder hört man diese Melodien und manchmal pfeift man sie auch ein wenig. Und das Lied stammt eigentlich aus dem Film Unchained. Inhalt des Filmes ist ein kalifornisches Gefängnis ohne Zellen, ohne Gitterstäbe. Die Geschichte ist also in einer Vorlage von Hal Bartlett zu finden. Der schrieb ein Buch, das hieß Prisoners are People. Gefangene und Gefängnisinsassen sind auch Menschen. Und das ist eben eine ganz wichtige Erkenntnis. Die hatte ein Gouverneur in einem US-Bundesstaat, der wird neu gewählt. Und über den Strafvollzug in den Gefängnissen ist er dermaßen ersetzt, dass er sagt, ich möchte was ganz anderes versuchen. Ich möchte, dass die Zellengitter alle wegkommen und dass die Menschen auch mehr Raum haben für sich und so weiter und so weiter. Und die Geschichte entwickelt sich zu einem Drama. Und in diesem Film wird das Lied Unchained Melody von Bariton Todd Duncan, der im Film auch mitspielt und der bereits 1935 als Sänger in George Gershwins Porgy and Bess benannt wurde und bekannt wurde. Ziemlich am Ende ist er zu hören mit einer ganz kurzen Fassung, 1 Minute 19 Sekunden, die er singt. Der Film verschwindet ganz schnell wieder in der Versenkung, der Titelsong nicht. 1956 war er als bestes Lied in einem Film für einen Oscar nominiert, verlor dann aber gegen Love is a Many Splendid Thing. Noch 1955 erschienen in den USA in den Hitparaden etliche Versionen des Titels. Unchained Melody von Les Baxter wurde Platz 1, sagte ich ja eben. Aber ebenfalls im Jahre 55 Al Hippler, Platz 3, Roy Hamilton, Platz 6, June Valley 1929 und im Laufe der nächsten Jahre sollten immer wieder neue Versionen erscheinen und eine der bekanntesten ist aus dem Jahre 1965 dann die der Righteous Brothers. In Großbritannien gilt der Titel als der Titel, der am häufigsten auf Platz 1 in der Hitparade war, und zwar in verschiedenen Versionen mit verschiedenen Interpreten. An für sich war es immer diese Melodie, Unchained Melody, einmal 1955 mit Jimmy Young, 1990 mit den Righteous Brothers, 1995 mit Robeson Green und Jerome Flynn und 2002 mit Gareth Gates. Immer Nummer 1 in der britischen Hitparade. Die erste reine instrumentale Version des Stückes erschien am 21. Februar des Jahres 1955 mit dem Pianisten Liberace. Und im Laufe der nächsten Jahre werden immer weitere Versionen dieses Titels aufgenommen und inzwischen dokumentiert sind mehr als 600 Coverversionen. Kurz vor seinem Tode, am 21.06.1977 machte Elvis Presley Aufnahmen für die TV-Serie Elvis in Konzert für die CBS, für das Fernsehen. Ne, eben. Er trat in Rushmore's Civic Center in Rapid City in South Dakota auf und die Stücke von heute, die er an dem Tag spielte und die er zwei Tage zuvor aufnahm, die erschienen nach seinem Tod als Doppel-LP mit dem Titel Elvis in Konzert. Ganz erfolgreiches Album. Das letzte Stück, das er aufnahm, war Unchained Melody. Ob die vielen, die das Lied später einsangen, noch den ursprünglichen Sinn des Liedes, Gefangene ohne Gitter und so weiter, ob die den kannten, darf bezweifelt werden. Aber alle Zeilen lassen sich auch auf alle Liebenden der Welt, die getrennt sind, übertragen. Ich denke, da wir ja instrumental spielen wollen, spiele ich mal die Version von Liberace, die erste, die als reine Instrumentalaufnahme erschienen ist. Hier ist er, Liberace an seinem wohltemperierten Klavier mit Unchained Melody. traumhaft schöne Melodie, die auch zuerst jahrelang als Instrumentalhit oder aufgeschrieben war als Instrumentalnummer. Und für den Film wollte der Regisseur allerdings einen kurzen Text haben. Und der wurde dann schnell dahin gefummelt. Also normalerweise spielte der Text gar keine Rolle. Und in dem Text kommt Unchained-Melodie oder Unchained auch überhaupt nicht vor. Kein bisschen. Ulrich Remy wurde für den heutigen Tag und für diese Sendung gewünscht, und zwar mit dem Titel Rosen für Mama. Ich ging ziellos durch die Straßen eines Morgens gegen 10 und ich dachte an mein Mütterlein zu Haus. Der Zufall ließ mich grad vor einem Blumenladen stehen. Ich ging rein und suchte Blumen für sie aus. Denn es war doch gerade Muttertag und ich war nicht bei ihr. Und ich wollte zeigen, dass ich an sie denk. Und ich dachte, gelbe Rosen mit nem Zettelchen von mir freut sie sicher mehr als irgend so'n Geschenk. Rosen für Mama, es ist Muttertag heute. Machen ihr viel Freude. 20 Rosenstück, 3,50, na, das ist ein teurer Strauß. Meine Mutterliebe kühlte merklich ab. Doch ich gab mir einen Ruck und zog den Geldbeutel heraus. Schluckte schwer, als ich die Scheinchen gab. Man verstand das wohl als Rührung und ich wandte mich zur Tür, als ein kleiner, blasser Junge vor mir stand. Seine großen, feuchten Augen ruhten hoffnungsvoll auf mir. In seinem Blick war nur ein Wunsch und ich verstand. Rosen für Mama, die bräuchte er sehr. Rosen für Mama, doch seine Taschen sind nicht voll. Auch seine Mama steht auf Rosen, doch er hat so wenig Geld und ist ganz allein in dieser fremden Stadt. Er möchte ihr auch ne Freude machen, doch in dieser kalten Welt ist keiner, der für seine Qual Verständnis hat. Was dieser kleine Junge sagte, rührte mich tief innen an. Ich entschloss mich schnell, ein guter Mensch zu sein. Dass ich kleine Kinder nun einmal nicht heulen sehen kann, bläute Muttchen schon sehr früh in mich hinein. Rosen für Mama, die schenkte ich ihr. Rosen für Mama, und jetzt hab ich keine mehr. Er bedankte sich auch artig und lief wie der Blitz hinaus. Und ich ging ihm in Gedanken hinterher. Dass mein Charakter sich so edel zeigte in dem Blumenstrauß, das beflügelte mein Selbstgefühl doch sehr. An der nächsten Straßenecke sah ich jenen Knaben stehen, meine Blumen und ein Schild in seiner Hand. Und ich glaubte fast zu träumen und nicht richtig zu sehen, als ich las, was da geschrieben stand. Rosen für Mama, 4,50 das Stück. Rosen für Mama, die bringen ihr viel Glück. Rosen für Mama, es ist Muttertag heute. Sowas. Nein, das ist Ulrich wahrscheinlich nur eingefallen, um so einen kleinen Dreh zu haben. Auf der anderen Seite man kann auch die Geschäftsmäßigkeit von jungen Menschen nicht unterdrücken, wenn da ein Junge das Gefühl hat, er kann auf diese Art und Weise sein Taschengeld aufpolieren, um dann was richtig Schönes für die Mutter zu kaufen. Tja, warum nicht? Man weiß ja nicht, wie die Geschichte weitergeht. Jedenfalls Muttertag ist heute. Falls man das vergessen hat, da könnte man jetzt noch schnell etwas nachordern. Jetzt habe ich ein Liedchen von Udo Lindenberg. Es geht um die Familie Kabeljau. Ein großer Hit ist das nicht geworden. Vielleicht lag es einfach daran, dass sich viele Menschen einfach in diesem Lied wiederfanden und dann sagten, was will der denn von uns, der Lindenberg, der blöd. Ständig rappelt der Rekorder und die Pizza kommt per Fernsehorder. Kabelfernsehen, BTX, Computerspiele, 1000 Tricks, Pantoffelcockpit, ein Piloten, das sind echte Videoten. Und das Hündchen spielt so gerne Krieg der Knöpfe, Krieg der Sterne, tüchtig, süchtig, Atari Junkie, voll verseuchtes kleines Krankie. Und man sieht ihn auch vom Testbild liegen und sich ohne Grund vor Lachen biegen. Und überhaupt, wie toll denkt er, dass man mit Computi besser spielen kann als mit Jan von nebenan. Familie Kabeljau glotzt die Non-Stop-Show mit dem Vierkant-Auge im Gesicht und der Erleuchtung im dunklen Flimmerlicht. Familie Kabeljau sieht die Horrorshow mit dem Schlafwagenhirn und der Neandertalstirn. Ja, an den Kabeln hängt der hohle Kopf wie an einem Tropf. Und er sprach, der Minister Dr. H.C. Kabelknister, von der schönen neuen Welt, keine Arbeit, trotzdem Geld. Ja, der Mikrochip aus Taiwan macht die Arbeit dann. Und wenn dann nichts mehr zu tun ist, fahren wir nach Tunis, wo wir in der Sonne sitzen und ganz locker um die Ecke schwitzen. Kein Auge im Gesicht mit der Erleuchtung im dunklen Flimmerlicht. Familie Kabeljau sieht die Horrorshow mit dem Schlafwagenhirn und der Neandertalstirn. Die Hirne sind total verödet, macht ja nichts, wenn man verblödet. Tja, das ist es zu Ende. Ja, das stimmt. Ein bisschen viel Fernsehen. Ne? Aber wie sieht man Köln jede Jahr ist anders. Ne? Familie Kabeljau mit Udo Lindenberg. Und als ich diese Platte suchte jetzt, habe ich auf keinem Sampler oder sonst irgendwas, und suchte die alte Single, man hört es ja auch knistern, fand ich eine Single aus dem Jahr 1981, die heißt Grüne Mauer. Da habe ich gedacht, ach Gott, der kennt sie ja überhaupt nicht. Spiele ich ihn gleich vor, aber ich muss erst was anderes spielen, damit ich den Plattenspieler wieder neu belegen kann. Hier kommt zuerst einmal Ich liebe dich mehr von Georg Danzer. Thank you. dich mehr als mein liebstes Buch. Ich liebe dich mehr als den besten Traum. Ich liebe dich mehr als mein erstes Lied. Ich liebe dich mehr als den Himmelssaum. Wenn ich an dich denke, hab ich keine Angst. Wenn ich an dich denke, wird mein Leben gut. Wenn ich an dich denke, dann besänftigt sich mein Herz. Wenn ich an dich denke, schöpf ich immer wieder Mut. So war das und ist es noch. So wird's immer sein. Als das Firmament. Ich liebe dich mehr als den längsten Tag. Ich liebe dich so wie mein Fleisch und Blut. Ich liebe dich mehr als den Wellenschlag. Wenn ich an dich denke, löst der Knoten sich. Wenn ich an dich denke, gibt es keine Angst. Wenn ich an dich denke, kehrt in mir die Stille ein. Wenn ich an dich denke, spüre ich keine schwere Last. So war das und ist es noch. So wird's immer sein. Genau, das ist auch kein Anti-Hit, sondern einfach ein nettes Liebesliedchen hier von Georg Danzer. Ich liebe dich mehr als den Weihnachtsmann. Irgendwas anderes hat er gesungen. Ich habe nachher nicht mehr zugehört. Georg Danzer war das. So, jetzt also zu dieser Platte, die da bei Lindenberg stand. Und ich dachte, was macht ihr denn da? Denn da stehen als Interpreten Hans Hartz, Heinz Rudolf Kunze, Udo Lindenberg, Henrik Schaper und Rolf Zukowski. Rechts ein Sticker, da steht drauf, mit dem Kauf dieser Platte spenden Sie 2 Mark. Jo. Aufgenommen wurde diese Platte am 25. Januar des Jahres 1985 anlässlich des Tages für Afrika. Auf dem Hamburger Rathausmarkt im Rahmen einer Sendung des NDR 2. Die Mitwirkenden auf dieser Schallplatte verzichten auf ihre Umsatzbeteiligung zugunsten der Gemeinschaftsaktion Afrika. Und dann steht noch, wohin man einspenden kann. Bank für Gemeinwirtschaft in Osnabrück. Ja, das, ich fand das interessant, habe mir das mal angehört und habe gesagt, ja, ist nicht schlecht, aber da ist ja wirklich wieder viel Wunschdenken bei. Und wenn man das jetzt hört, was da 1985 gesungen wurde und wie es jetzt weitergeht und wir bauen die grüne Mauer auf und wir machen das und wir machen jenes, dann stellt man fest, wie wenig passiert ist. Schon erstaunlich. Grüne Mauer aus dem Jahre 85 von diversen Interpreten, wie man so schön sagt. Es ist nicht nur die Sonne, nicht nur der trockene Sand, nicht nur die heiße Wüste, die Tod bringt übers Land. Die Frauen suchen Wasser, die Kinder sterben in der Nacht, die Männer gefallen in einem Krieg, den nicht nur der Hunger macht. Wir bauen eine grüne Mauer und die muss viel mehr sein als nur ein Tropfen Wasser auf den heißen Stein. Wir bauen eine grüne Mauer, die hält die Wüste auf, wo jetzt noch Tränen fließen, pflanzt tausend Bäume drauf. Verraten und verschoben in dieser kalten Welt, von rechts und links betrogen, Politik und großes Geld. Jetzt ist die Zeit gekommen und der Wind hat sich gedreht, denn unsere Hilfe für Afrika auch morgen weitergeht. Wir bauen eine grüne Mauer und die muss viel mehr sein als nur ein Tropfen Wasser heißen Stein. Wir bauen eine grüne Mauer, die hält die Wüste auf, wo jetzt noch Tränen fließen, pflanzt tausend Bäume drauf. Wir bauen eine grüne Mauer und die muss viel mehr sein als nur ein Tropfen Wasser heißen Stein. Wir bauen eine grüne Mauer, die hält die Wüste auf, wo jetzt noch Tränen fließen, pflanzt tausend Bäume drauf. Wir bauen eine grüne Mauer, die hält die Wüste auf, wo jetzt noch Tränen fließen, pflanzt tausend Bäume drauf, pflanzt tausend Bäume drauf, pflanzt tausend Bäume drauf, tausend Bäume drauf, tausend Bäume drauf, tausend Bäume drauf. Auch irren, aber irgendwie habe ich nichts mehr gehört von einer grünen Mauer und von Tausenden von Bäumen und von Aufhalten der Wüste. Eher umgekehrt. Ja, es ist, ich weiß nicht, wie viel Geld damals zusammengekommen ist durch diese Aktion und durch den Verkauf dieser Platte und ob das jetzt nun wirklich auch ein Erfolg wurde. Die Melodie übrigens, das ist ganz erstaunlich, wenn man den Titel hört, fällt es einem gar nicht auf. Aber ich habe nochmal nachgelesen, wer hat das jetzt geschrieben? Und dann steht dann irgendwann, ja, das ist eine Melodie, die ist ein Traditional, aha, zack, das heißt also, man kann es verwenden. Und die Melodie von der Grünen Mauer heißt hier, ist seit den Tagen Shakespeares und der Königin Elisabeth I. wohl bekannt. Erstmals 1580 in dem Register so und so erwähnt. Vermuten Fachleute aber, dass der Ursprung von Greensleeves, so heißt dann die Melodie, wie wir sie kennen, Greensleeves, bereits in der Zeit von Heinrich dem 8. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Bereich der Popmusik bekannt war. Und im Bereich der Popmusik erlebte die Melodie durch Mantovanis 52er-Version eine Renaissance, also das sehe ich auch ein bisschen anders, aber ist egal. Die Melodie jedenfalls ist bekannt, aber kommt auch nicht so richtig raus, weil dann wäre es vielleicht schöner gewesen, wenn man die Melodie auch noch erkannt hätte. Gut, am Anfang dieser Sendung begann ich fast mit einem Titel von den Wise Guys, instrumental mehr, mit den Lippen gemacht. Die Wise Guys trennten sich ja dann 2015, 2017 kam die Nachfolgeorganisation, wenn man so will. Und jetzt nannten sie sich Alte Bekannte. Alte Bekannte, das ist ein schöner Name für eine Band. haben ein schönes Album veröffentlicht und auf dem Album ist Das Leben ist schön. Ja, das ist doch mal ein Motto, das spiele ich jetzt hier am Schluss der heutigen Folge der Anti-Hits in deutscher Sprache. Musikzusammenstellung und am Mikrofon Frank Laufenberg und Das Leben ist schön. Blau, Sonne heiß, Cookie Dough, Vanille, Eis, Kathedrale, Bachchoral, Sauna, DFB-Pokal, gute Bücher, neuer Witz, ungeahnt bequemer Sitz, Tageszeitung, Rätsel lösen, ohne Sorgen einzudösen, Schneeballschlacht und Frühlingswiese, Karten spielen, Meeresbrise, Kieselstein, kühler Fluss, Händchen halten, Nackenkuss, Fahrrad fahren, tanzen, lachen, schwätzen, schwitzen, Witze machen, tief in deine Augen sehen. Mein Gott, ist das Leben manchmal schön. Wie ist das Leben? Das Leben ist schön. Wie schön ist das Leben? Ganz schön, schön. Oh. Wie ist das Leben? Das Leben ist schön. Wie schön ist das Leben? Ganz schön, schön. Oh. Verkehr aus und weiter schlafen, Spieleabend, Südseehafen, Flirtmoment, Blickkontakt, Nächte im Dreivierteltakt, weiches Handtuch, Labrador, Fallrückzieher, Winkeltor, Monty Python, Rock'n'Roll, Beatles, Bowie, Billy Joel, L'Oreal, Sportverein, einfach so zusammen sein, Diskussion und Fahrradtour, einem Rätsel auf der Spur, alte Dampflok, keine Staus, Erdbeerfeld, Fachwerkhaus, Blitz und Sturm und Wolkenpracht, sternenklare, warme Sommernacht. Wie ist das Leben? Das Leben ist schön. Wie schön ist das Leben? Ganz schön, schön. Oh. Wie ist das Leben? Das Leben ist schön. Wie schön ist das Leben? Ganz schön, schön. Oh. Eifel, Bonn, Berlin, in Kölle durch die Altstadt ziehen, Freunde treffen und Verwandte, neue Kumpels und alte Bekannte, Tim und Struppi, Asterix, die Schönheit eines Augenblicks, Schmetterling und Schmetterschlag, die Füße hoch, ein freier Tag, die Antwort auf die Frage nach dem Leben, weil du weißt, steht, wenn ich es so betrachte, dann entwickle ich fest, geht's denn im Leben nicht darum, Glück zu verbreiten, und wenn man schon mal dabei ist, sich auch selber Glück bereiten, so erinnern wir hier an die Schönheit dieser Welt. Und dass wir nicht den Blick dafür verlieren, was uns gefällt. Warum sollten wir es denn noch anders sehen? Bei aller Scheiße, die passiert, ist das Leben trotzdem schön. Wie ist das Leben? Das Leben ist schön. Wie schön ist das Leben? Ganz schön, schön. Oh. Wie ist das Leben?